you like candy. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben wieder eine freie Themennacht heute, wie immer donnerstags. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050, die Telefonnummer kostenfrei für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Martha und Martha ist 31. Hallo Martha. Hallo Jürgen. Hallo Martha. Um was geht's? Es geht darum, ich wollte ja gestern anrufen, aber ich bin nicht durchgekommen wegen dem Sommer 09. Ja. Und bei mir war der Sommer komplett, wie für all andere, beschissen. Der war für dich wie für viele andere, oder? Ich habe es nicht verstanden. Für viele andere beschissen. Ja. Hm. Aus dem einfachen Grunde, weil unser großes Idol Michael Jackson gestorben ist. Ach so. Und da traue ich heute noch nach. Bin seit ich 9 Jahre alt bin, meine Eltern haben mich angesteckt durch Thriller, bin ich Fan geworden. Ich bin Fan seit der Bad-Zeit und alles mitgenommen, alles gemacht und jetzt ist mein großes Idol, mein Ein und Alles tot. Also geschockt hat es uns natürlich alle. Und nicht. Aber natürlich hat es nicht allen deshalb den Sommer verdorben. Ja, mir schon. Aber bei dir ist es, oder bei den, ich sag mal so, bei den Hardcore-Fans ist das dann schon so. Auf jeden Fall. Was bedeutet das? Der Sommer war dadurch ganz, hatte eine Schieflage. Hat sich das bemerkbar gemacht bei dir? Nochmal bitte. Du sagst, der Sommer war verdorben. Warum? Ja, aus dem einfachen Grunde, es war nichts mehr so, wie es mal war. Ich wollte eigentlich auch zu dieser Tour nach London, hatte ich auch eine Karte. Ah ja. Und dann kriege ich dann prompt auf den Tisch geknallt von den N24 und auch von deinem Kollegen, der damals das verkündet hat, kurz vor eurer Sommerpause, dass er nicht mehr da ist. Ja. Und da war ich komplett weg. Ja. Hat es dich extrem überrascht? Oder hast du irgendwie so ein bisschen Sorge schon gehabt, weil sein Gesundheitszustand ja nicht so großartig erschienen. Ich dachte, 10 wird er schaffen, aber nicht 50. Aber es hat mich dermaßen so weit aus dem Leben gerissen. Also ich trauere. Ich trauere ohne Ende. Und so schlimm war es noch nie bei irgendjemand anderem. Noch nicht mal bei meinen Eltern. Tut mir leid. Wie, die Eltern sind tot? Ja, natürlich. Mein Vater seit 2-3 Jahren. Und bei dir? Meine Mama letztes Jahr. Deine Mutter ist letztes Jahr gestorben? Ja. Und du sagst mir, dass du bei Michael Jackson mehr trauerst als bei deiner Mutter? Ja. Das verstehe ich nicht. Ja gut, wenn man weiß, wie Michaels Vater mit Michael umgegangen ist, dann kann man doch schon die Aversion gegen meine Eltern ja auch verstehen. Bist du schlecht behandelt worden von deinen Eltern? Misshandelt, missbraucht. Also, okay, okay. Ganz übelst. Okay. Ah, das heißt, da ist auch so eine Identifikation zwischen dir und dem Michael Jackson, was er mit seinem Vater vor allen Dingen mitgemacht hat. Auf jeden Fall, 100%. Und ich war immer zufrieden, wenn ich ihn immer im Fernsehen gesehen habe, Michael Jackson. Ach, er lebt, er ist da. Und dann hat mich das wieder aufgebaut, weiterzumachen. Also war immer so eine Art Psychotherapeut für mich. Mhm. Weißt du, mich erstaunt sowas immer. Ich war in meinem Leben noch nie so sehr Fan von irgendjemandem, dass mich das persönlich dann so umhauen würde, wie es dich umgehauen hat. Ja. Da ist man betroffen, man ist traurig, man ist geschockt, aber letztendlich ist es ein fremder Mensch, der in einer komplett fernen und anderen Welt lebt. Mich wundert diese extreme Identifizierung und die extreme Nähe zu deinem und in dein Leben hinein. Er hat mich immer getröstet und ich habe ihm auch deswegen ein Altar an meinem Bett gemacht. Ach so. Ja. Du hast ein Altar an deinem Bett stehen von und für Michael Jackson. Aber hallo. Und was steht auf oder wie sieht der Altar aus? Was steht da drauf? Kerzen, ein keltisches Kreuz, eine Trauercollage gebastelt, die ganzen Bücher, die ganzen CDs und Fotos und all das, was man dazu braucht, auch sogar eine rote Rose drauf und eine weiße Lilie. Mhm. Und ja, und meine Ex-Partnerin hat mich diesbezüglich, weil ich bin bisexuell, hat mich deshalb auch verlassen, weil sie sagte, mit so einer Frau kann ich nicht zusammenleben. Da habe ich gesagt, Mädel, er war als erstes da und er hat mich auch getröstet. Und wenn du das nicht verstehst, und dann tut mir leid. Martha, ich weiß gar nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ich bin hin und her gerissen zwischen, dass ich denke, na okay, wenn sie das so empfindet, dann soll sie es so machen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite denke ich, Mensch, das ist komplett überzogen und irgendwo auch bescheuert. Was sie gemacht hat? Nein. Ich bin so hin und her gerissen, das zu bewerten, was du tust und wie deine Stellung zu der ganzen Sache ist. Ich bin jetzt schon ein bisschen emotionalisiert, wenn ich mir vorstelle, dass deine Freundin dich verlassen hat und du letztendlich dann sogar noch eher auf Seite von Michael Jackson stehst als auf der Seite von deiner Freundin. Ja gut, also sie sagte, ich sollte mich unterstehen, das zu tun, weil sowas tut man doch nicht und dies und das. Und da habe ich gesagt, hör mal zu, es gehört zu meinem Leben, wie all andere Sachen zu meinem Leben gehören. Ja, das tut man nicht, ist natürlich ein albernes Argument. Aber wenn das so einen Stellenwert in dein Leben hineinbekommt, dann werde ich da auch schon misstrauisch, muss ich dir sagen. Ja gut, also ich muss sagen, wir waren erst seit dem 1.1. zusammen und sie hört eine ganz andere Musikrichtung so, ja. Und sie ist genauso lang Fan von ihrer Musik, ja. Band wie ich von Michael, und das müsste doch eigentlich auch, denke ich mal, verstehen, oder? Ja, aber alles in seinen Grenzen. Das ist ein fremder Mensch. Du fandst die Musik gut, okay, dann ist es aber auch gut. Wobei ich ja für meine Ex-Partnerin ja auch den Arsch aufgerissen habe und so kriegt man es dann auch gedankt, ja. Also ich habe alles für sie getan. Also du hast einen Altar für Michael Jackson aufgebaut. Ja. Wie zeigst du oder wie zeigt sich die Trauer im Moment noch bei dir? Inwiefern? Ja, ich weiß nicht, machst du sonst irgendwas noch? Trägst du schwarze Kleidung oder? Ja, natürlich. Ich trage schwarze Schuhe, weiße Strümpfe und diesen Billie Jean-Look. Ach so. Auch die Haare kann ich mir so machen, weil ein bisschen Ähnlichkeit ich mit ihm ja schon habe. So à la Blood on the Dancefloor. Und ja, und ich gehe auch mit weißem Handschuh raus. Und so, weißt du, spätestens jetzt ist der Punkt, wo ich sage, Mädchen, stopp. Da steigerst du dich aber jetzt in eine Sache rein, die dir letztendlich auch nicht gut tut. Ja, nee, aber so kann ich es besser verkraften. Weil anders, da könnte ich es nicht verkraften. Tut mir leid, Jürgen. 31 bist du? Ja. Was machst du vom Beruf? Ja, das ist dieses leidige Thema. Nee, ich mache Sadomaso. Du wie bitte? Du machst Sadomaso? Ja, bin Domina. Du bist Domina? Mhm. Du bist Domina, also in der dominanten Rolle, logisch, sonst würde es nicht Domina heißen. Genau. Und hast ein eigenes Studio? Ja, natürlich. Ja. Das wundert mich jetzt umso mehr, dass du dann auf der einen Seite so sentimental und so, ich sag's jetzt mal, böse, verkitscht reagierst auf die ganze Angelegenheit und dann in deinem Beruf so die knallharte Frau bist. Ja gut, da bin ich Profi, genauso ja. Wie Michael auf der Bühne und privat bin ich auch zerbrechlich. Hallo, ich bin ein Mensch und kein Monster. Seit wann bist du denn Domina? Och, eigentlich schon seit dem, ich bin im SM-Gewerbe schon seit 6 Jahren und Domina bin ich seit gutes, seit jetzt 1 Jahr. Ah ja, und lebst da gut von? Ach, natürlich, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, kommt auf die Lage an der Männer. Aber ansonsten kann ich schon meine Katze und mich schon gut verpflegen. Ah ja, es gibt nur eine Katze. Ja, die heißt Billie Jean. Natürlich, wie auch anders. Hast du, was für eine Frage, ich gehe davon aus, dass du natürlich die Beerdigung, die endgültige Beerdigung, also die Beerdigung gesehen hast. Alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Ja, nun gibt es ja schon wieder böse Gerüchte, habe ich heute gelesen, dass in dem Sarg gar nicht Michael Jackson war. Was denkst du? Naja gut, ich denke mir mal, dass das schon sein kann, dass er aber trotzdem da drin ist und dass man nur eine kleine Ente irgendwie setzen will. Man weiß es. Wieder irgendwie Aufmerksamkeit zu erlangen. Ja, natürlich, klar. Warum sagst du immer natürlich? Das klingt ein bisschen albern. Das ist immer so mein Slang. Okay. Also natürlich kann ich auch sagen, aber... Ja, Martha, glaubst du denn, dass er sich selbst das Leben genommen hat? Oder glaubst du, dass der Arzt ihn mehr oder weniger umgebracht hat? Ja, der Arzt. Er selber hat zu gerne für seine Kinder und für andere sich eingesetzt. Also das glaube ich nicht so. Er ist nicht feige gewesen. Er hat sich immer gestellt, auch prozessmäßig hat er sich gestellt, ja, zum Kindesmissbrauch und was... Und warum soll er sich dann auch umbringen, bitte? Das hat ja auch gar keinen Zweck. Und all die Gerüchte, Überlegungen und Vorwürfe, dass er ein Pädophiler ist und sich an Kindern vergangen hat, ach du lieber, siehst du nicht? Da müsste ich mich ja auch an Kinder vergehen, weil ich auch so eine Vergangenheit hatte oder was weiß ich, keine Ahnung. Also man kann schon viel rein interpretieren, aber... Du hast eine Vergangenheit gehabt, dass du mit kleinen Kindern irgendwas gemacht hast? Nein, nee, da müsste ich das ja auch machen. Also wenn jemand geschädigt ist oder so, ja, so rein psychologisch gesehen, ne? Ja, nun daraus resultierte das ja nicht, so hat man ihm das ja nicht vorgeworfen. Sonst standen die Vorwürfe im Raum. Und letztendlich stehen die bis heute irgendwie noch so im Raum. Ja gut, wo die Amerikaner sind, ja, ein bisschen anders als mir, habe ich gerade mit jemandem anderes mich mal unterhalten. Und ja, also war reine Profitgier von diesen Familien. Und das war, okay, ich merke, für dich ist das ein Heiliger. Ja, wenn er doch in alle Punkte freigesprochen worden ist. Also rundherum findest du ihn toll und es ist für dich ein Idol. Ja, war alles ein bisschen naiv gemacht, aber ja, pf, du lieber Gott, wir sind alle gar Menschen, ja, irgendwie. Und er hat nicht böse gemeint, er wollte immer nur das Gute. Und ja, das sehen andere ganz anders. Lassen wir es mal so stehen, du siehst es so. Ja, natürlich. Martha! Und ich bin auch offen für andere. Ja, also ich finde schon, bei aller Idolverehrung, dass man aufpassen muss, dass man selbst dabei nicht vor die Hunde geht. Ja, nee, um Gottes Willen, also meine Familie und meine Leute habe ich ja immer noch an, ja, meine Freunde und so. Das ist kein Thema. Das war jetzt ein sehr bizarres Gespräch, finde ich. Wieso? Aber nein, weil es interessant war und ungewöhnlich, was du also erzählt hast. Ja, das ist ja die reine Wahrheit, nicht das die Wahrheit. Ich glaube das. Es gibt alles. Das weiß ich hier zu gut, dass es alle Facetten gibt. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke auch im Namen aller Fans. Und wünsche dir eine neue Liebe. Ja, okay. Im Moment noch nicht. Ist das ein guter Wunsch? In den nächsten 10 Jahren schon. Ach, in den nächsten 10 Jahren. Und ich wünsche mir, dass die Liebe wichtiger ist als Michael Jackson, die neue Liebe. Weiß noch nicht, aber ja, das, ja, wird sich rausfinden. Ich ahne schon. Martha, alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch und alles Liebe. Bis Dankeschön, dann. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer, wenn ihr uns gerne erreichen wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de. Alicia, 22, guten Morgen. Na, haben wir sie nicht hier? Alicia? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts. Das ist gleich weg, Alicia, ich sag's dir. Um was geht's denn? Also das ist kompliziert ein bisschen. Also ich habe 2 Kinder. Wie alt sind denn die? Die sind jetzt, die werden 3 im Januar. Zwillinge? Ja, ja. Bube und Mädchen. Schön. Süß. Und, bitte? Schön und nett. Zwillingspärchen, 3 Jahre, ist doch was Schönes. Ja, und ich bin wieder schwanger, aber mein Freund darf das nicht wissen. Ist denn der jetzige Freund auch der Vater von den Zwillingen? Ja, logisch, ja. Naja, logisch. Was ist da schon logisch in dem Bereich? So, und jetzt bist du wieder schwanger und der darf das nicht wissen. Nein, weil der ist ein bisschen brutal. Weil der hat mal zu seinem Freund gesagt, würde er mich kaputt schlagen, als noch ein Kind zu kriegen. Und ich habe jetzt voll Angst. Wie verhält er sich denn den Zwillingen gegenüber? Ganz normal, zumindest bei den Mädchen gegenüber. Bei dem Jungen nicht? Nee, beim Bub, das sagt er immer, das ist meine Sache. Bei uns ist es halt so, ich habe mich um den Bub zu kümmern und um das Mädchen. Ja, auch komisch, ne? Finde ich auch. Bei denen seiner Familie ist das halt so, die Mädchen sind was Besseres und die Jungs sind halt alle scheiße. Mhm. Bei mir ist das Problem, ich bin im 4. Monat schwanger, ja, und ich war beim Frauenarzt gewesen, da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Wir haben ja immer mit Kondomen verhütet, ja, ne? Ja. Und es war halt Routineuntersuchung gewesen. Da sagt der Frauenarzt, tut mir leid, ja gut, dass ich halt wieder, dass ich im 4. Monat schwanger bin. Ich so, kacke, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und mittlerweile sieht man das auch klar ein bisschen. Ich versuche das halt mit Klamotten ein bisschen. Ja. Und du bist fast sicher, dass er aggressiv und brutal reagieren wird? Ja, der hat mich ja schon mal geschlagen, schon öfters. Wie kam es dazu? Wir haben uns öfters halt gestritten, weil ich komme mit unserer Tochter halt nicht so gut zurecht, weil die ist halt, die schreit halt viel. Mhm. Und wenn ich die mal zum Beispiel, die tun ja alle beide laufen zum Beispiel an den Herd oder so, da tue ich die mal auf die Seite, dann fängt die mal an zu schreien. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn ich die auf den Arm nehme oder so, das war halt so gewesen, als Baby hat er halt sich nur um die Tochter gekümmert und später habe ich mich auch nichts mehr draus ausgemacht, dass die zum Beispiel, dass er zu, habe ich mir halt so gedacht, gut, er kümmert sich ums Mädchen und ich kümmere mich halt um den Bub und der muss ja auch leider arbeiten. Okay, aber du wolltest erzählen, in welchen Situationen er dich geschlagen hat. Das war mal so gewesen, ich habe ja öfters Bauchkrämpfe, weil die Schwangerschaft, die kommt mir gar nicht gut. Da habe ich zu ihm gesagt, ich kann halt nicht. Und dann hat er mir halt, meine Arme sahen halt blau aus und da hat mir auch ins Gesicht geschlagen. Du hast einfach gesagt, ich habe Krämpfe und ich kann nicht mehr. Ja. So generell, ich kann nicht mehr, oder? Dann habe ich auch gesagt, ich kann nicht mit dir nicht schlafen, wenn ach so, du, so, wenn es du ging, halt zu mir bist. Es ging dann um Sex. Kann ich das nicht, ja. Und dann tut er halt auf der Couch schlafen, dann tut er halt sich auch mit anderen Weiber im Chat halt unterhalten, sagt, komm, wir können uns mal treffen und so. Das hat er auch schon zweimal gemacht. Ja. Und leider war seine Ex-Freundin dabei und jetzt ist die schwanger, angeblich von denen. Ach so, das auch noch? Ja, und die hat ja ein Kind. Mein Gott, was ist denn da los bei euch? Das ist ja wüste Zustände. Und die hat jetzt ein Kind und die heißt Steffi, hat zu mir gesagt, ah ja, sagt die Alte, ich würde mal sagen, dass das Kind von Sven ist so toll. Und dann hat Sven gesagt, das stimmt nicht, wir machen einen Vaterschaftstest. Und okay. Haben die gemacht und das Problem ist, der ist der Vater. Und wie findest du das? Scheiße. Was empfindest du denn für deinen Partner? Ich liebe ihn ja schon, aber wenn er so ist, ich würde ihn ja gern verlassen, aber ich habe keinen. Hm. Wenn ich ihn jetzt verlassen würde, stehe ich auf Null. Ja, ich finde, man sollte lieber auf Null stehen, als in so katastrophalen Verhältnissen leben. Aber ich kann ja nicht von Arbeitsamt oder Sozialhilfe helfen, das ist auch peinlich irgendwie. Das wäre nicht, finde ich, nicht peinlich. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann würde man dir da schon helfen. Aber ich mag nicht, dass meine Kinder später mal sagen, Gott, sagen, meine Mutter ist asozial oder so. Ja, aber was meinst du, was deine Kinder sagen, wenn sie in solchen Verhältnissen aufwachsen? Dann sagen sie, unsere Familie ist asozial. Ich will dir mal ganz im Ernst sagen, Alicia, wenn du den Eindruck hast oder du bist ganz sicher, dass dein Partner, dein Freund dich schlägt oder dir etwas Brutales antut, weil du wieder schwanger bist, ist das so gravierend, dass dieser Satz, ich liebe ihn schon irgendwie noch, völlig absurd ist, finde ich. Ja, habe ich mir schon gedacht, nun gut, sieht man es nicht, vielleicht zur Adoption vergeben oder so, aber ich will das andererseits ja auch nicht, das ist ja mein Kind. Ja, absolut, absolut. Das heißt ja, dann würdest du ja ihm nachgeben, wenn du jetzt zur Adoption das Kind freigeben würdest. Nein, das ist nicht die Lösung. Ich finde auch den Zustand untragbar, dass er sich um das Mädchen kümmert und den Jungen links liegen lässt. Die Kinder sind jetzt 3 Jahre alt. Wie wird das sein, wenn die mal 5, 6, 7 oder 10 Jahre alt sind? Er schlägt dich immer wieder mal, sagst du. Ja. Was sind denn das für familiäre Umstände? Das ist doch grauenhaft. So, jetzt wirst du es nicht mehr lange verbergen können. Du bist im 4. Monat. Ja. Du musst doch irgendeine Idee schon gehabt haben für dich, was du dann tust und was du sagst. Ich habe versucht, mit meinem Vater zu reden, mit meiner Schwester. Und meine Schwester hat gesagt, Gottes Wille, sagt dem Vater nichts. Habe ich aber trotzdem getan und sagte, Gott, wie kann man nur so blöd sein, mit 22 noch ein Kind zu kriegen? Gut, das ist ein anderes Thema, ob ihr nicht besser hättet verhüten sollen. Nun ist es aber passiert. Und was sagt er weiter? Dann sagt er, an deiner Stelle würde ich das Kind wegmachen. Aber ich sage, das geht nicht mehr. Sagt, das tut mir leid, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, war ein toller Vater. Ja, der war aber schon immer so gewesen. So, aber nochmal meine Frage. Was denkst du, was du tun wirst und was geschehen wird? Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Jeder Tag arbeitet quasi gegen dich. Der vergeht. Ich hab auch schon gedacht, irgendwie die Sachen packen, abhauen, aber... Mhm. Also Alicia, ich wiederhole das jetzt nochmal. Ich finde die Zustände, so wie du sie schilderst, in deiner Beziehung und in deiner Gemeinschaft da wirklich fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich. So dass du eigentlich mit Hilfe vielleicht einer Beratung, da werden wir gleich im Hintergrund mal ein bisschen überlegen, wie wir dir helfen können, am besten da raus müsstest aus der Situation. Mhm. Ist das eigentlich dein erster Freund, dieser Mann? Ja. Keine Beziehung vorher gehabt? Nein. Und wie lange seid ihr zusammen? Seit 6 Jahren. 6 Jahre schon? Ja. Und er ist in deinem Alter ungefähr? Nein, der ist 28, also 6 Jahre älter. Ah ja, der ist ja. 28. Also er hatte schon Erfahrung vorher. Ja, der hat schon 3 vor mir gehabt. Mhm. Also was er jetzt hatte, weiß ich nicht. Ja, gut, aber weißt du, das kommt ja auch noch hinzu. Das haben wir gerade so übergangen oder das habe ich übergangen. Er ist dann offensichtlich auch noch Vater von einem anderen Kind oder wird Vater von einem anderen Kind. Er geht ja permanent fremd, er schlägt dich, er behandelt das eine deiner Kinder oder eurer Kinder schlecht. Er schlägt dich vielleicht zusammen, wenn er erfährt, dass du wieder schwanger bist. Du lieber Himmel, raus da. Was sollen wir denn, da gibt's doch keine Lösung, keinen Lösungsansatz als raus. So, aber da steht. Habe ich mir ja auch gedacht, aber ich weiß nicht wohin. So, und da werden wir dir jetzt mal ein bisschen helfen. Meine Psychologin, die Elke, hat das Gespräch mitgehört. Ja. Und die wird dich jetzt anrufen, dann könnt ihr im Hintergrund genau beraten und sie wird dich beraten, was zu tun ist. In Ordnung, das wäre echt lieb. Sehr gerne, Alicia, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Elke gleich zurückgerufen. Super, danke schön. Ich danke euch vielmals. Sehr gerne und dir wünsche ich wirklich von Herzen alles Gute und eine bessere Zeit demnächst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Alicia. 0800 220 5050 und herzlich willkommen, sage ich, zu Marc und der ist 19. Hallo Marc. Hallo. Marc, hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir ist es eine ganz komplizierte Sache eigentlich. Es geht darum, dass ich eben in Anführungsstrichen jetzt eine neue Schwiegermutter habe. Meine Eltern haben sich eben letztes Jahr scheiden lassen. Stiefmutter? Sie sind nicht verheiratet, aber sind halt zusammen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Stiefmutter. Also nicht Schwiegermutter, sondern Stiefmutter? Nee, Stiefmutter. Ah ja. Mhm. Also ich habe eine Stiefmutter zu sagen. Mein Vater hat eben eine Freundin und die wohnt auch schon bei uns. Ja. Und das war halt so, dass mein Vater eben Kraftfahrer ist. LKW-Fahrer? Genau. Mhm. Und dadurch sehr selten zu Hause ist, sprich eigentlich nur sonntags. Und kam es dazu, dass ich eben, dass wir, also ich und meine Stiefmutter sozusagen, DVD geschaut haben. Und dann sie mir eben auch ein bisschen näher gekommen ist. Sie ist dir näher gekommen? Ja. Wie nah? Ja, eigentlich das Äußerste. Also sie haben miteinander mit geschlafen. Wie alt ist sie? Sie ist irgendwas in 40, also ich habe jetzt, also über 40 ist sie auf jeden Fall, aber wie genau weiß ich jetzt auch nicht. Der Schritt ist von ihr ausgegangen? Auf jeden Fall, also wie gesagt, für mich ist es ein No-Go gewesen, weil ist ja klar, ich meine, mein Vater hat eine Freundin und das geht ja eigentlich auch gar nicht klar, aber es war eben so, dass wir Gladiator angeschaut haben, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen romantischen Film oder so ausgesucht, weil wir mal unternehmen öfter was und ich habe auch gerade Ferien und so weiter, das hat sich eigentlich ganz gut getroffen. Du bist Schüler? Ich bin noch Schüler, im letzten Jahr. Abitur? Genau. Ja. Und dann war es eben so, dass sie hat gemeint, wir können eine DVD schauen. Ja. Habe ich mir halt eben eine DVD ausgesucht. Extra unromantisch, klar, Gladiator ist ja nicht wirklich romantisch. Weniger, ja. Und dann war halt so, sie hat immer gemeint, ja, komm doch ein bisschen näher. Und ich meine, ich wusste... Ehrlich? Hat sie das so gesagt oder hast du auch das so ein bisschen angestoßen? Ganz ehrlich, ich wusste, also bis zu dem Zeitpunkt, wo was von ihr kam, habe ich nicht mal damit gerechnet. Also es gab jetzt auch nicht irgendwie so eine Anziehung oder so. Ja, also du hast dir vorher nicht irgendwie so ganz geheim in dir schon irgendwie ein bisschen scharf gefunden? Es gab nichts dergleichen. Nichts dergleichen, gar nichts. Es war für dich einfach eine Frau und die Partnerin deines Vaters und mehr nicht. Genau, es war mein Vater seine Freundin und da war auch schon Punkt Ende sozusagen. Verstehe. Ist das einmal passiert bisher? Dreimal. Dreimal? Ja. Immer von ihr ausgehend? Nee, da muss ich jetzt schon ehrlich sein. Also beim ersten Mal von ihr und danach können Sie sich ja vorstellen, es passiert halt. Also hast du auch das Deinige dazu getan? Ja, nee, das war nicht, dass ich jetzt irgendwie auf sie gesprungen bin oder so, aber es war halt, keine Ahnung, mal beim ersten Mal im DVD schauen. Ja, das Eis war gebrochen durch das erste Mal. Genau, und dann ging es eigentlich ratzfatz. Immer war dein Vater irgendwie auf Tour? Der ist nur sonntags da und wenn mein Vater da ist, dann ist es ja wieder ganz anders. Also sie tut ja immer auch verliebt, wenn der nicht da ist. Ja. Und ja. Lass uns über das Thema Verliebtsein sprechen. Was geht denn emotional im Moment in dir vor? Emotional gesehen ist es eigentlich eine Achterbahnfahrt, weil Sie müssen sich das so vorstellen. Also übrigens, du kannst mich duzen, ich duze dich ja auch. Okay, super, dann duze ich dich mal. Ja, ja. Ne, es ist automatisch bei mir drin. Ja, ja. Naja, das ist schon okay. Mach mal. Nee, es geht darum, dass eben bei mir so ist, es ist ein Gefühlschaos, eine Achterbahnfahrt, weil eben 6 Tage geht, ist es super. Mhm. Und wenn mein Vater da ist, muss ich ja mich wieder so menschlich gesehen und dann wieder 180 Grad wenden. Mhm. 6 Tage ist super. Was heißt 6 Tage ist super? Bist du in den 6 Tagen verliebt? In den 6 Tagen sind wir beide verliebt. Also, so weit würdest du jetzt schon gehen, dass du sagst, ich bin in die Frau verliebt? Ja, definitiv. Und ihr geht auch um, wie Verliebte miteinander umgehen? Zärtlich? In den eigenen 4 Wänden, ja. In den eigenen 4 Wänden, ja. Ja. Mhm. Und ansonsten nicht, ist klar, ich meine, draußen kann ich das. Also, ich habe auch, wie gesagt, die Hotline gewählt, weil ich auch so eine gewisse Anonymität genießen kann. Hast du mit irgendjemandem schon mal drüber gesprochen? Noch niemand. Mit niemandem? Keinem besten Freund und nichts? Nee, also ich habe mal versucht mit dem Schecke so, als ein Freund von mir, irgendwie dann darüber zu reden, aber es geht nicht, wirklich, es geht wirklich nicht, weil im Endeffekt geht auch, also jetzt auf den Ruf mal drauf gepiept sozusagen, aber es ist einfach eine komische Situation, wenn der Freund dann von dir denkt, hey, du bist deinem Vater die Freundin aufspannen. Das ist einfach, ist halt sehr, sehr schwer. Ja. Du hast auch keine Freundin. Wie bitte? Du hast keine Freundin, ja, sonst. Ich bin auch nicht jetzt der Mensch, der irgendwie das so zweigleisig fahren kann. Ja, hätte ja sein können, dass du auch noch eine junge Freundin irgendwie. Nee, nee. Ich hatte schon Beziehungen, etliche, aber nicht in dem Zeitraum. Sie ist 40 Jahre alt, du bist 19 Jahre alt. Sie ist eine erfahrene, reife Frau. Ja. Was glaubst du denn, spielt sie deinem Vater etwas vor? Muss sie ja. Oder es ist bei mir so. Oder ist sie irgendwie so auch hin und her gerissen, dass sie in beide verliebt ist? Wir reden ja auch miteinander. Mhm. Also sie versucht natürlich immer irgendwie abzulenken. Sie versucht irgendwie mit irgendwelchen Sachen eben dem Thema zu umgehen. Aber es schafft sie nicht, weil ich bin nicht dumm. Und ich versuche dann irgendwie da immer so das so hinzubiegen, dass wir darüber reden. Mhm. Und dann sage ich halt immer, ja, was ist los, was wir machen sollen. Weil ich meine, das ist eine Zwickmühle eindeutig. Ja, absolut. Und sie ist das Mittelding sozusagen. Sie kann nach links oder nach rechts gehen. Ja, was sagt sie denn, wie sie die Sache einschätzt? Ja, für sie ist es schwer. Also für sie ist es wirklich schwer, weil sie ist eben 6 Tage, sagt sie, ich gehöre dir. Und ich meine, ich bin mir auch nicht bewusst, was ich machen soll. Ich mein, sie sagt, 6 Tage gehöre ich dir? Nee, also in den 6 Tagen sagt sie das. Sagt sie das, oder? Genau, und dann, wenn der Vater da ist, dann kennt sie mich nicht. Dann kennt sie dich nicht. Mhm. Genau. Ich habe es gerade am Anfang, weil wir da mit Schwiegermutter und Stiefmutter hin und her waren, hattest du gesagt, wie lange dein Vater mit ihr schon jetzt zusammen ist? Also seit letztem Jahr sind meine Eltern getrennt. Das seit letztem Jahr. Mhm. Und dann irgendwie eben im Sommer haben sie sich, also sie haben sie jetzt, kennen sie seit ein paar Monaten, glaube ich. Ja. Und das war für dich klar, dass du bei deinem Vater dann bleibst? Meine Mutter steht noch nicht auf ihren eigenen Beinen. Also sie ist noch im Frauenhaus und so weiter. Ach so. Und deswegen, also es ist nicht möglich, bei ihr zu leben. Und Frauenhaus klingt aber dramatisch. Ist da Gewalt vorgefallen? Nee, also Gewalt auf keinen Fall. Mein Vater ist auch wirklich, wenn sie ihn sehen wird, ein sehr friedlicher Mensch. Hm. Aber meine Mutter hat eben, wieder, die hat so Wahnvorstellungen und so weiter. Und deswegen, die hat so Angst und, ja. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Mein Vater ist super eigentlich. Super. Nicht mal Kumpelmäßig, sondern er ist wirklich so Freund. Eine Person. Ja, genau, so ein richtiger Freund. Umso schlimmer. Eben. Die Situation jetzt. Ich habe ja sein Vertrauen sozusagen missbraucht. Aber wie? Ja. Du und sie. Genau, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ja, pass auf, Marc, du bist eigentlich gar nicht schuld und du wurdest verführt und das ist Schwachsinn, weil im Endeffekt gehören ja mal 2 dazu. Sehe ich auch so. Sagen wir mal so, einmal hätte man das vielleicht noch gelten lassen können. Ich bin verführt worden, du bist 19 Jahre alt, da ist man vielleicht noch nicht so ganz fest und da kann das passieren. Ja. Aber jetzt läuft die Sache, wie lange insgesamt jetzt schon? Es ist ein Monat vielleicht, also Sommer hat es angefangen. Anfang Sommer, Anfang Ferien, wo ich halt öfter zu Hause war. Geht natürlich nicht so weiter. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Verachtest du nicht auch ein bisschen die Frau, dass sie spielt ja ein falsches Spiel deinem Vater gegenüber? Ja, auf jeden Fall. Sie betrügt ihn ja nach Strich und Faden. Sie betrügt ihn massiv mit dem eigenen Sohn, das ist ja ganz schlimm. Das ist eigentlich ein No-Go, wie gesagt. Das ist eben deswegen, kann ich auch mit keinem darüber reden. Weil, verachtest du sie ein bisschen? Es ist Hassliebe, würde ich sagen. Nun ist natürlich das Fatale, dass ihr da in einer Wohnung zusammengekettet seid. Genau. Du bist jeden Tag da, sie ist jeden Tag da, dein Vater ist nicht da. Genau. Weil die klare Linie mag. Die klare Linie muss sein, dass du da, dass das unterbunden wird, aber so schnell wie möglich. Das muss sein. Und ich glaube auch, wenn du sagst, ja, wir sind so ein bisschen verliebt und verknallt, ich glaube, dass sich das auch so ein bisschen hochgeschaukelt hat, das Ganze. Auf jeden Fall. Ich glaube auch zum Beispiel, dass es so ist, dass ich werde nicht mit einer 40-Jährigen heiraten. Also, so, das zu dem, ja, das zu dem. Das ist ja klar. Das zu dem. Das, jetzt ist die Frage, welche du musst jetzt eine Strategie für dich entwickeln, aber erstmal eine Entscheidung fällen, was du willst und wie du dich verhalten möchtest. Ja, sehr schwer. Also ich meine, im Endeffekt, ich bin reif genug, sag ich mal, zu sagen, dass es auf Dauer so keinen Sinn hat. Nein, du musst auch die Entscheidung treffen, dass du das nicht weiter machst. Ja. Ich finde, dass du das deinem Vater auch schuldig bist. Auf jeden Fall. Du bist es deinem Vater schuldig. Ja, das stimmt. Nee, ich habe auch vorhin das Gespräch mitverfolgt mit der Michael Jackson-Frau da. Mhm. Und ich fand, also es ist zum Beispiel sowas, ich glaube, sie hat auch so einen Schicksalsschlag gehabt in ihrem Leben. Ja, ja. Ansonsten kann man sich nicht emotional an eine Person binden, die man nicht kennt. Nein. Weil ich meine, sie hatte keine Ahnung von Michael Jackson. Ja, ja, ja, ja. Hat man auch gemerkt. Ja, gut. Aber lass uns über dich reden. Du musst für dich eine klare Linie finden. Mhm. So. Und dann ist die Frage, so jetzt ist natürlich die nächste große Frage, wie verhalte ich mich meinem Vater gegenüber? Beichte ich dem das? Auf jeden Fall. Oder sage ich dem das nicht? Kehre ich das unter den Tisch? Nee, also auf jeden Fall sagen, weil ich meine, das ist eine Last. Die auf dem Gewissen liegt. Und die ist auch ein Leben lang da, weil ich meine, ich kann keinen Menschen, auch wenn ich jetzt so einen Riesenfehler gemacht habe, ich kann keinen Menschen ins Gesicht schauen. Ja. Also ich kann das einmal, zweimal, beim dritten Mal. Da geht man emotional auch irgendwie unter. Das wird natürlich zur Folge haben, davon gehe ich mal aus, dass die Beziehung da zwischen der Frau und deinem Vater kaputt geht. Auf jeden Fall. Was ja eigentlich dann auch nicht schlimm wäre. Nee, was gut wäre, weil im Endeffekt, was sie mit mir gemacht hat, könnte sie auch mit jemand anders gemacht haben. Ja, so sehe ich es auch. Deswegen. So sehe ich es auch. Was glaubst du, wie dein Vater sich dir gegenüber verhalten wird oder würde, wenn du ihm das beichtest? Das ist gut an meinem Vater, dass eben er nicht sagt, ja du pass auf, ich schmeiß jetzt aus der Wohnung. Schau, was du machst. Er ist halt sicherlich enttäuscht von mir. Nicht nur, er wird sagen, ja gut, dass es rausgekommen ist, also mit der Frau und so weiter, aber er wird auch enttäuscht sein. Ist klar, er wird sagen, ja, dass das von dir kommt. Pass auf, ich will dir was sagen. Ja. Ich versetze mich gerade in die Situation von deinem Vater. Okay. Wenn ich dein Vater wäre, ja, und die Situation wäre, wie sie ist, und du kämst zu mir, würdest du mir sagen, mit dem Ausdruck großen Bedauerns, dass das passiert ist. Ja. Und du mir auch erklärst, wie das passiert ist, dann hätte ich auch so einen Hals auf dich, auf meinen Sohn. Ja. Aber ich würde dir hoch anrechnen, dass du mir das gesagt hast. Mhm. Und ich wäre stolz darauf, dass du so viel Vertrauen hast, dass du zu mir gekommen bist. Eben. Ich würde dich auch nicht rausschmeißen. Wie gesagt, das würde eine Weile dauern, ehe das Vertrauen wieder gewachsen wäre. Mhm. Aber ich glaube, das wäre eine absolut gute Sache, wenn du das machen würdest. Könnte auch ein Neuanfang sein. Es kann auch ein Neuanfang sein, ja. Das ist halt, ich bin noch nicht bereit, den Schritt zu wagen, aber ich weiß, also ich habe den Weg eigentlich schon vor Augen jetzt, so, dank dem Gespräch eben. Marc, wenn du den Schritt noch nicht so weit bist, dass du es deinem Vater sagst, dann sei aber bitte so weit, dass du ab sofort die Hände von der Frau lässt. Das habe ich ja sowieso schon vor. Ja. Das habe ich vor. Auch wenn sie anfängt. Genau. Ich meine, wir sind alles Männer, wir wissen, wie schwer das fallen kann. Ja, aber du bist ein junger Kerl, du findest auch wahrscheinlich genügend andere Mädels und auch in deinem Alter. Ich denke auch, ja. Bist du denn so ziemlich viel draußen, hast viele Freunde und bist viel... Ja, das ist eigentlich gar kein Problem so mit den Mädchen. Ja. Bei mir ist auch so, dass ich jetzt, ich hatte etliche Beziehungen, aber ich habe auch überlegt, was auch sein könnte. Ich hatte eigentlich überwiegend nur Jüngere als ich jetzt. Ja. Hat er noch einen zusätzlichen Reiz? Ja, absolut. Ja, natürlich, klar. Hat das einen Reiz, sicher. Sicher. Ist erfahrungsgemäß ganz anders. Also, aber wir reden da nicht vom Verliebtsein und Liebe, sondern das ist einfach ein Experiment, eine Erfahrung. Genau. Ja. Das ist so eine, du musst es so vorstellen, so sieht es natürlich nicht aus, musst du dir so vorstellen, das ist eben so drei Wege, so, ich sehe sie so vor mir und ich weiß eigentlich auch schon welchen Weg, also ich wollte einfach nochmal sicher gehen. Mhm. So mit einem Gespräch mit einem erfahrenen Menschen, ja, dem dann sozusagen von kurzer Zeit zur Seite stehen kann. Ja, sehr gut. Dann sind wir uns ja im Prinzip einig und du musst handeln jetzt. Ja. Okay, dann mach das mal. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, okay. Okay, dann schicke ich so, und wen noch? Ja, das war's eigentlich. Okay. Marc, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke Ihnen. Ciao. Ciao. Es geht weiter mit Laurin. Stimmt das? Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Laurin. Laurin. Hallo. 19, guten Morgen. Hallo. Laurin, um was geht's bei dir? Meine Mutter ist letzten Samstag gestorben. Und zwar nicht so, wie es normalerweise üblich ist. Sie ist hier zu Hause gestorben und keiner wusste halt genau, woran es lag. Das haben wir erst vor 4 Tagen herausgefunden nach ihrem Tod. Das war dann Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das wusste man vorher nicht? Nein, das wusste man vorher nicht. Das war... Das ist ja eine sehr schwere und sehr aggressive Krebserkrankung. Hat sie das nicht gemerkt vorher? Nein, also sie hatte 11 Jahre jetzt schon Rheuma, hat auch Cortison genommen und das letzte halbe Jahr, fielen ihr die Haare raus. Und sie hat es darauf halt geschoben gehabt. Und sie hatte auch früher Magengeschwüre und auch Magenschmerzen jetzt immer noch und ist darauf halt auch früher geschoben gehabt. Und sie ging generell nie zum Arzt. Sie hat auch immer gesagt, mir geht's gut. So. Man hätte ihr am Todestag noch fragen können, wie geht's dir? Sagt sie immer gut, gut, gut. Mhm. Immer waren wir Kinder immer im Vordergrund. Und ja, und dann war sie jetzt vor 3 Wochen, 4 Wochen beim Arzt endlich. Mhm. Wir haben sie da jetzt hingeschleppt gehabt, weil sie konnte nichts mehr. Sie lag nur noch auf der Couch. Ich habe ihr zu essen gemacht. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen gehabt. Ich habe einkaufen, gekocht, gebügelt und so weiter. Und sie ist nicht zum Arzt gegangen? Nein. Also freiwillig? Da haben wir sie zum Arzt geschleppt gehabt. Und dann durfte mein Papa auch nicht mit rein. Und dann hatte wohl jetzt der Arzt zu ihr gesagt gehabt, dass sie Krebs hat und auch nicht mehr die nächsten 4 Wochen überleben wird und sie vor der Wahl gestellt hatte, möchten sie ins Krankenhaus oder möchten sie zu Hause in Ruhe sterben. Und das Ding war auch einfach noch, sie wollte auch nicht zum Arzt, weil sie wusste, dass sie nicht seit mehreren Jahren mehr krankenversichert war. Ach du lieber Himmel, wie kam das denn? Sie hatte 2007 das letzte Mal gearbeitet gehabt, ist dadurch nicht mehr durch meinen Papa versichert gewesen. Der ist Beamter, also privat versichert, war dann bei der AOK und als sie da gekündigt hat, hat sie sich nicht um was Neues gekümmert gehabt. Also so rundherum schreckliche Umstände und Zustände. Ja. Hat sie dir und euch dann zumindest gesagt, was der Arzt, als sie denn nun endlich am Arzt... Nein, also ich gehe davon aus, und meine Geschwister auch, dass hätte sie es uns gesagt gehabt, dass sie jetzt nur noch ein paar Wochen leben würde, dass wir die Sekunden einfach nur noch gezählt hätten und immer die ganze Zeit bei ihr gewesen sind und ja, und wo ich gegangen bin am Samstag, ich hatte vom Verein aus eine Party. Ich bin morgens losgegangen. Ich habe sie da im Wohnzimmer auf der Couch liegen sehen. Ich bin hingegangen, ich habe gesagt, hey Mama, ich bin jetzt auf der Party, ich musste ihr alles erklären, wie die ganzen Abläufe abgeht, obwohl sie das eigentlich schon kennt. Und habe sie gefragt, möchtest du was essen, was trinken? Nee, habe ihr trotzdem Tee gemacht, dann lag da das Kräuterkissen und da habe ich ihr gefragt, möchtest du was warm haben? Ja, möchte ich gerne. Da habe ich es in der Mikrowelle warm gemacht gehabt, 2 Minuten und dann war sie eingeschlafen, also sie war am Schlafen und dann bin ich raus und am Mittag war ich da, weil mir ließ das einfach keine Ruhe, weil sie hatte schwer geatmet und ich wusste, heute passiert es einfach, wollte es aber nicht wahrhaben. Also du hattest es im Gefühl, dass irgendwas passiert, obwohl du nichts wusstest von der schweren, schlimmen Diagnose. Genau, weil ich sie einfach gesehen hatte, wie sie halt aussieht und sie hatte kaum noch Haare auf dem Kopf, alles. Und dann kam ich wieder und sie lag auf der Couch. Ich stand 10 Zentimeter vor ihr, habe ihr ins Gesicht gesehen. Ich weiß ganz genau, dass sie noch geatmet hat. Ich habe auf ihren Körper geachtet und ich weiß es einfach, aber sie hatte den Mund auf, die Augen zu, aber ich weiß halt noch, dass sie geatmet hat. Ich habe meine Schwägerin angerufen, ich sage, Christina, ich bin jetzt wieder weg. Ich wollte es nicht wahrhalten, deswegen bin ich auch wieder gefahren. Bitte kümmere dich um Mama, ich habe die Suppe dahingestellt, mach die bitte warm und so weiter. Und ja, und in diesen 2 Stunden, wo sie dann war, ist sie dann gestorben. Wer hat sie denn dann gefunden? Meine Schwägerin. Die Schwägerin. Als sie dann beim Arzt gewesen war vor ein paar Wochen, habt ihr doch bestimmt gefragt, na, was hat der Arzt gesagt? Ja, sie hatte gesagt, er hat Blut abgenommen und die Blutwerte, auf die warten wir. Und da kam laut ihr kein Ergebnis halt, ne? Und sein Vater hat das auch alles so hingenommen? Er hat sich natürlich auch voll viele Vorwürfe gemacht, aber sie ist nie zum Arzt gegangen. Man konnte sie nicht dazu bewegen? Nein. Denn das ist ja dann eine langwierige Geschichte, lange Krankheitsgeschichte. Eben, und das ist nicht eine Sache von ein paar Monaten gewesen, genau, sondern genau. Von Jahren. Wie alt ist deine Mutter geworden? 46. 46, also sehr jung noch. Ja. Sehr jung noch. Wie viele Kinder seid ihr? Drei. Mit mir. Am Samstag ist sie nun verstorben. Mhm. Mhm. Wie geht es dir heute? Ich hab geweint auf der Fahrt, wo ich nach Hause gefahren bin. Aber seitdem habe ich keine einzige richtige Träne vergossen. Nur wenn ich meine Familie gesehen habe, wie sie geweint hat. Ich möchte für meinen Vater da sein jetzt im Moment. Ich hätte eine Ausbildung jetzt anfangen können, irgendwie 400 Kilometer weiter entfernt. Aber ich habe es jetzt abgesagt, weil ich für Papa einfach da sein will. Mhm. Für meine Geschwister und... ich habe seitdem nicht mehr eine Träne vergossen. Mhm. Ich kann auch so ins Wohnzimmer reingehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach denke, dass sie vielleicht morgen im Prinzip wieder vor mir stehen kann. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, die Tränen werden noch kommen. Ja, und Beerdigung spätestens. Ja, da. Oder irgendwann anders. Aber das ist auch fast normal. Also, oder das ist auch normal. Es gibt solche Reaktionen, dass man am Anfang dann wie hypnotisiert irgendwie in der Situation ist und ganz auch jetzt ganz sachlich drüber reden kann. Und bei aller Trauer und bei aller Verzweiflung, wenn man die Mutter verliert, gibt es bei dir auch etwas, ist etwas auch in dir, was ihr Vorwürfe macht, dass sie sich so leichtfertig verhalten hat? All die Jahre, kann man ja sagen. Sie wollte immer nur das Beste für uns und sie hat immer nur nach uns gefragt, wie es uns geht. Und selbst die Nachbarn, die Familie, nur Bekannte haben immer gesagt, auch Mama Simona, du siehst schlecht aus, geh doch zum Arzt. Und ja, mir geht's gut und wird schon wieder und hat sich selbst immer vertröstet. Ich denke, sie hatte auch selber Angst, sie wusste es einfach, dass irgendwas mit ihr selber schon vor Jahren schlecht läuft. Aber dennoch ist es ja merkwürdig, wenn sie sagt, sie wollte so unbedingt für euch das Beste. Und ihr war ja klar, wie schlimm das für euch ist, wenn sie nicht mehr da ist. Also ist das für euch nicht das Beste, wenn sie nicht mehr da ist? Klar, aber das ist so eine aggressive Art gewesen von Krebs. Und ich habe gestern den Beitrag gehört bei Ihnen, wo auch ein Mann da war, ich dachte, das wäre zuerst mein Vater, weil er auch von seiner Frau gesprochen hatte, die auch am Samstag verstorben war, auch wegen derselben Diagnose. Wegen derselben Diagnose und auch relativ schnell gestorben ist. Genau. Und man hätte es aber nicht mehr, das ist eine Art von Krebs, die kann man nicht mehr behandeln. Nee, das stimmt schon, da hast du recht, aber deine Mutter hat ja vorher auch sich merkwürdig verhalten, ne, in Sachen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsvorsicht und so weiter. Du hast das gerade ja schon angedeutet. Dein Vater macht sich Vorwürfe, dass er... Ja, dass er sie nicht einfach unterm Arm genommen hat und ins Krankenhaus gepackt hat. Jetzt aber nach der Diagnose von ihrem Krankheitsbild haben wir eingesehen, dass wir so oder so nichts hätten machen können. Und ich habe ihn rumbekommen, dass er sich keine Vorwürfe machen braucht. Und bei allen Merkwürdigkeiten, es war ja der Wille deiner Mutter, dass es so jetzt sein sollte. Genau. Warum auch immer, das wird ihr ewiges Geheimnis bleiben, aber es war der Wille deiner Mutter. Genau. Hat sie sich in irgendeiner Weise noch geäußert zu dir, dass du heute sagst, ja, das war so fast, das hat sie mir noch mit auf meinen Weg gegeben? Als ich am Samstagmorgen losgegangen bin, da hatte sie zu mir gesagt, Lauren, wie kann ich dich denn erreichen? Ich habe gesagt, ich sag Mama, hier ist das Telefon, die Nummer ist eingespeichert, du brauchst nur zwei Knöpfe drücken, dann hast du mich. Wenn irgendwas ist, bin ich sofort da. Ja, aber sonst so auf den Weg gegeben, so irgendwelche Andeutungen gemacht, nie. Deine Geschwister, sind die älter als du oder jünger? Oder bist die sind 9 Jahre älter. 9 Jahre älter, bist du die Kleinste. Genau. Hast du eine besondere Stellung, Beziehung zu deiner Mutter? Vielleicht, weil du die Jüngste warst? Ja. Ich war immer, die Kleine. Jetzt werden die Vorbereitungen getroffen für die Beerdigung. Genau, und da möchte ich auch überall bei sein und alles auch richtig mitkriegen und miterleben. Und Ja. Wann wird sie sein, die Beerdigung? Nächste Woche Samstag erst, weil sie eingeäschert wird und ja. Hast du oder habt ihr schon Vorstellungen, wie ihr es dann gestalten wollt, die Feierlichkeiten? Ist schon, ja, wir haben heute jetzt die Urne ausgesucht gehabt und alle Vorbereitungen sind jetzt soweit getroffen, alles schlicht, so wie sie es gewollt hätte. Mhm. Und auch zum Schluss, nach der Beerdigung, dann werden ja meistens Gaststätten gemietet und richtig gefeiert im Prinzip. Das machen wir nicht. Wir gehen zu meinem Bruder nach Hause und trinken einfach nur Kaffee, wer mitkommen will. Und das war's. Es gibt kein Essen, gar nichts. Ja. Und das finde ich auch sehr makaber immer. Mhm. Wird ein Pastor sprechen oder wird das jemand aus der Familie machen? Ich denke, also es wird ein Pastor machen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es einer von der Familie irgendwie noch sprechen möchte, aber ich glaube nicht. Mhm. Das ist ja auch sehr schwer. Es ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, ja. Mhm. Lorraine, das tut mir sehr leid. Du bist erst 19 Jahre und hast jetzt schon so einen heftigen Schicksalsschlag erlitten. Und auch schon eine harte Zeit hinter dir, ne? Das sind ja schon Jahre, die dich auch geprägt haben. Ja, ich denke auch einfach, dass ich so reagiere, weil ich einfach schon eher damit gerechnet habe. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, die nächsten 5 Jahre wird sie sterben. Auch so hart, wie es klingt, aber ich habe damit gerechnet. Und dann hat man sich innerlich irgendwie schon darauf eingestellt. Genau. Obwohl man es gar nicht bewusst so richtig denkt, aber... Meine Brüder meinten auch noch zu mir, Lorraine, wir kennen dich so gar nicht. Du bist die Erste, die so nah am Wasser gebaut ist und sofort losweint. Und jetzt bist du die Starke nach außen. Ja. Nach außen. Aber wie gesagt, es ist dann auch alles in Ordnung und richtig, wenn du dann sehr weinst. Irgendwann in einer stillen Stunde oder während der Beerdigung oder wann auch immer oder am Grab irgendwann mal. Lorraine, ich wünsche deiner Familie und dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Von ganzem Herzen alles Gute dir, deinen Geschwister und deinem Papa. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jessica ist hier. Jessica ist 21. Hallo. Jessica? Ja, hier haben wir sie. Hallo? Hi. Hi. Hallo. Ja, Jessica, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich habe jetzt Anfang Juli die Diagnose bekommen, dass ich eine Lupuserkrankung habe, Lupus erythematodes. Was ist das? Das ist eine entzündliche rheumatische Autoimmunerkrankung. Wie macht die sich bemerkbar? Bemerkbar macht sich, also es ist praktisch so Chamäleon unter den Krankheiten, sagt man. Bei mir macht sich bemerkbar, dass ich Gelenkschmerzen habe, dass teilweise meine Finger geschwollen sind, ich total steif bin, noch nicht mal mir ein Fenster zumachen kann zum Beispiel und ich dadurch halt auch sehr eingeschränkt bin im Alltag. Kannst du nur noch dich, alleine. Kannst du dich normal bewegen und gehen? Also es geht, also ich nehme ja Cortison auch schon seit einem Jahr und habe da auch damit eine Nebenwirkung zu kämpfen, was mich natürlich auch dann psychisch auch sehr fertig macht, wenn man sich äußerlich total verändert, dass man ein dickes Gesicht bekommt oder halt zunimmt und sowas alles. Aber du kannst noch alleine gehen, also du brauchst keinen Rollstuhl. Nein, also soweit ist es noch nicht. Mhm. Also es ist zwar Rheuma in dem Sinne, aber noch nicht so stark ausgeprägt. Die Krankheit, so wie du sie gerade beschrieben und benannt hast, die ist jetzt gerade erst als solche diagnostiziert worden. Ja, genau. Vorher hat man so ein bisschen im Nebel getappt und man wusste nicht genau, was es ist. Ja, von Arzt zu Arzt und von erst Rheumatologe, dann hieß es, ich habe erst Weichteilrheuma, dann doch was anderes. Und dann habe ich mich selbst schlau gemacht und im Internet ein bisschen rumgesucht und habe dann einen Arzt in Münster gefunden, der darauf spezialisiert ist. Ah ja. Bin da hingegangen. Wie lange plagst du dich denn schon mit der Erkrankung herum? Meine erste Autoimmunerkrankung habe ich im August letzten Jahres bekommen, Autoimmunhepatitis. Aber vorher ganz gesund und alles ganz normal vorher gewesen. Ganz normal. Mhm. Wobei ich auch die Theorie mittlerweile habe. Mein Papa ist vor 1,5 Jahren verstorben. Ich habe sehr an meinen Vater gehangen und dadurch, meine Mutter ist dann nach Spanien gegangen und sowas alles. Und ich habe dann so die Theorie mittlerweile, dass mich das krank gemacht hat auch. Und das kann schon, glaube ich auch, dass das ein Auslöser sein kann. Ja. Ich glaube, das ist aber auch bei diesen ganzen Autoimmunerkrankungen mittlerweile auch so in der Medizin fast unumstritten, ne? Dass es da schon einen starken psychischen Einfluss auf die somatischen Vorgänge haben kann. Ja. Ich habe zwar gelesen, es hat nichts damit zu tun, aber ich weiß nicht, also jeder Körper reagiert hier anders und ich glaube schon, dass wenn es alles nicht passiert wäre, dass ich heute gesund wäre, weil ich hatte früher nie irgendwas. Ich war, hatte zwar immer mal eine Erkältung oder was, was halt auch jeder andere hat, aber noch nie sowas in dem Ausmaß. Dieser Erkrankung, die du jetzt hast, du, sag mal den Namen nochmal, ich habe es jetzt vergessen. Lupus erythematosus. Ja, ist das eine weit verbreitete Erkrankung? Also ich habe gelesen, es sind 40.000 Leute in Deutschland, die daran erkrankt sind, hauptsächlich junge Frauen auch im Alter, so Anfang 20. Deswegen würde es mich auch mal interessieren, deswegen melde ich mich auch, weil es interessant wäre, ob es nicht vielleicht auch andere junge Mädchen in Münster gibt, die jetzt gerade vorm Fernsehen sitzen und denken, ey, genau das Gleiche habe ich auch. Ja. Hast du dich im Internet mal ein bisschen rumschlau gemacht? Ja. Gibt es Selbsthilfegruppen? Es gibt die Rheuma-Liga zum Beispiel, wo man als Selbsthilfegruppe, wo man beitreten kann. Es gibt Lupusforen, wo aber auch dann auch ältere Leute teilweise weit verbreitet sind. Ah ja, du suchst, wenig junge Leute trifft. Junge Gesprächspartner. Du hast dich dann wahrscheinlich, so wie ich dich ja schon einschätze, sehr schlau gemacht über diese Erkrankung. Ja. Wie kann man die Erkrankung behandeln? Nur mit Cortison? Cortison und es gibt dann halt Immunsuppressivum, also was das Immunsystem unterdrückt, damit es aufhört. Praktisch, es greift ja den Körper selbst an, das Immunsystem. Und ich bekomme wöchentlich eine Spritze. Methotrexat heißt das. Das ist ein Mittel, was auch Krebspatienten bekommen zum Beispiel. Aber ich bekomme es halt in einer ganz niedrigen Dosis. Besteht halt aber leider noch nicht an. Besteht die Hoffnung, dass durch die Medikamentenbehandlung die Krankheit ja zumindest zum Stillstand gebracht wird, wenn nicht sogar therapiert werden könnte? Ja, das schon. Also das schon. Man sagt so, ab 3 Monate, dann könnte es wirken, das Mittel. Und dann kann man mit dem Cortison auch runtergehen, dass man es teilweise auf 2,5 Milligramm zum Beispiel nur noch ganz wenig nimmt am Tag. Ja. Und dann könnte es wirken, aber bislang noch nicht. Wenn es nicht wirkt, im schlimmsten Fall, welche Entwicklung kann diese Erkrankung nehmen? Die Erkrankung kann die Niere angreifen, dass man Nierenversagen kriegt. Es kann das Herz angreifen, die Lunge. Es kann praktisch jedes Organ im Körper angreifen und sich weiter ausbreiten. Wie gehst du damit um, mit dieser? Du musst doch eine diffuse Angst haben, weil du nicht weißt, was mit dir passiert, ob die Medikamente wirken oder nicht wirken. Das heißt, wie gehst du mit dieser Bedrohung, mit dieser latenten Bedrohung um? Es ist schwer. Also man kriegt ein ganz komisches Körpergefühl, weil man sich irgendwie nur noch krank fühlt und sich irgendwie gar nicht mehr als vollwertige Person ansieht und weil man sich auch äußerlich so verändert. Ich erkenne mich auch teilweise gar nicht mehr wieder. Weil wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich mich gar nicht mehr und bin nur noch die kranke Person. Ja, hast du dich de facto auch verändert? Hast du sehr viel zugenommen? Ja, total. Also ich habe um die 15 Kilo zugenommen jetzt in einem Jahr. Hauptsächlich halt am Bauch und halt, man sagt ja so Vollmondgesicht, das ist eine Nebenwirkung vom Cortison. Meine Stimme hat sich total verändert, bin heiser geworden. Total viele Nebenwirkungen. Also sind das alles, das sind ja alles so Dinge, die du jetzt beschreibst, die eigentlich diese Angst, die man wahrscheinlich sowieso hat, wenn man so eine Erkrankung hat, noch verstärken. Ja. Vor allen Dingen, wenn man auch alleine damit ist. Also meine Mutter wohnt jetzt in Spanien, mein Papa ist verstorben, ich habe so keine Geschwister, keine Großeltern. Genau, das wollte ich gerade fragen. Der Vater ist verstorben, die Mutter ist weit weg. Hast du sonst dann kein soziales Umfeld, einen festen Freundeskreis, der dich so ein bisschen stützt? Und Nee, gar nicht. Ein Freund auch nicht? Nee, seit März nicht mehr. Bedingt durch die Erkrankung? Nee, das hatte andere Gründe. Ah, also er hat dich nicht verlassen, weil du krank bist? Nein. Und wenn du auch alles schon gehört. Nee, das war zum Glück nicht. Nee, der war eigentlich sehr unterstützend. Ja, also für dich ist es ganz wichtig, dass du jemanden in deinem Alter finden würdest, möglichst im Raum Münster oder Ruhrgebiet, sagen wir mal so. Das kann man ja auch noch mit dazu nehmen. Ja, klar. Der oder die auch diese Erkrankung hat, um sich einfach mal auszutauschen und was man halt alles dann so redet. Und es tut ja auch gut, da mit einem gleichermaßen Betroffenen zu sprechen und zu kommunizieren. Ja, ich kenne es halt jetzt aus den Foren, wenn man dann doch mal auf ein junges Mädchen trifft, dass es einfach hilft, dass man weiß, man ist nicht alleine damit. Genau. Also ich frage, ich bitte euch, wer sich angesprochen fühlt und die gleiche Erkrankung hat wie Jessica, sie hat ja gerade schon zweimal den Namen genannt, meldet euch doch bitte bei uns und wir stellen ganz schnell den Kontakt dann zu Jessica her. Das verspreche ich dir, Jessica. Ja, Ja, das wäre super. Also, das hoffen wir, dass vielleicht sich doch der eine oder andere meldet. Ja, und danke schön. Ich wünsche dir von Herzen, dass die Therapie anschlägt. Danke. Und dass sich dann der Zustand, der Gesamtzustand doch wieder relativ stabilisiert, du auch wieder äußerlich mehr so zu der Jessica wirst, die du auch von früher kennst. Ja, ich arbeite dran. Ja, wünsche ich dir von ganzem Herzen. Danke. Alles Liebe und alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Hier ist Ahmed. Ahmed ist 23. Mein Lieber. Hallo. Hallo. Um was geht's? Also es geht darum, dass ich einen homosexuellen Bruder habe. Mhm. Und der ist jetzt 18. Ja. Und das ist mir seit 4 Jahren aufgefallen und ich habe ein Problem damit. Und wollte dich fragen, ob du vielleicht da einen Tipp für mich hast, wie ich mit sowas umgehen kann. Hat er dir das denn gestanden oder hast du nur die Vermutung? Ich habe die Vermutung, also beziehungsweise die Sicherheit. Ich weiß hundertprozentig, also, dass der schwul ist. Von wem weißt du das? Das weiß ich, das merke ich an seiner Art. Und ich kenne den, das ist ja mein Bruder. Ich habe den auch gern und alles, aber also seit 4 Jahren, seitdem der 14 ist, 13, seit der Pubertät, also da... Aber du hast ihn noch nie erwischt mit einem Jungen oder... Nein, Gott sei Dank habe ich ihn noch nie erwischt. Also ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte in dem Moment, aber... Also ich meine, es gibt viele junge Menschen, die sich die Augenbrauen zupfen und die sich als jung feminin anziehen. Das ist ja nicht das Problem. Also jedem das seine, aber da merke ich 100%, also dass der homosexuell ist und darunter leiden auch meine Eltern. Die glauben das auch mittlerweile. Also ich habe mit meinen Eltern noch nicht darüber geredet, aber ich merke halt, wie das an meinen Eltern nagt, also an den Nerven von meinen Eltern. Und was wäre so schlimm, Ahmed, wenn er schwul wäre? Ich komme nicht damit klar, er ist schwul und ich komme nicht damit klar. Warum? Und versuch mal zu erklären, warum? Also, ich respektiere jeden Menschen, das ist kein Thema, aber sobald es in meiner Familie ist, ist das für mich ein Sicherheitsrisiko, so warum? Gesehen. Warum? Sicherheitsrisiko? Ein Sicherheitsrisiko. Ja, ich habe verstanden, warum? Für mich, also, ich meine, ich weiß ja nicht, was der macht, also, wenn der sich irgendwie Krankheiten holt oder... Die kannst du dir auch holen. Die kannst du mir bei jedem Mädel holen. Die kann ich mir bei jedem Mädel holen. Ich bin auch sehr vorsichtig, aber ich weiß nicht, wie der Junge tickt. Also der lässt sich behandeln wie ein Hund von den Menschen. Mhm. Und also er ist mein Bruder, ich hab den gern. Also manchmal kriegt er auch eine Backpfeife von mir, also wenn ich austicke. Naja, ist nicht aber dann die schöne dann Art. Bereue ich das danach. Ja. Aber du hast gerade was Tolles gesagt, als es um die Augenbrauen zupfen ging. Da hast du gesagt, jedem das seine. Weißt du, was ich finde, dass du genau diese Einstellung, die ich gut finde, die du hast, die musst du auch beziehen auf seine sexuelle Orientierung. Aber okay, ich kann das ja vielleicht akzeptieren, aber was ist mit meinen Eltern? Also die akzeptieren das nicht. Nein, pass auf, der erste Schritt ist erstmal, du bist der Bruder und du sagst, ich liebe meinen Bruder, egal was mit dem los ist. Dann ist der erste Schritt, dass du dich mit dem Burschen mal zusammensetzt und einfach mal redest. Es geht nicht, Domir. Warum nicht? Ich komme nicht an den Rand, den Jungen. Ich vermute, dass der Angst hat vor deinem harten Urteil. Wenn du ihm aber von Anfang an sagst, pass mal auf, mir ist das eigentlich scheißegal, mit wem du ins Bett gehst, aber lass uns offen reden. Glaube ich, dass die Tür von alleine aufgeht. Und dann, du musst an seiner Seite stehen. Das ist deine Pflicht als Bruder. Du musst, dass er glücklich wird. Und wenn das sein Ding ist, wenn er mit Kerlen ins Bett geht, okay, das mag nicht dein Geschmack sein, nicht der Geschmack deiner Eltern, aber scheißegal. Das will dein Bruder. Und du musst einen guten Draht zu dem haben. Und du musst ihn schützen. Und du musst ihm helfen, das zu vertreten vor den Eltern. Das ist deine Aufgabe. Also ich habe jeden zweiten Tag wollen irgendwelche Leute was von denen, weil die denken, der kommt nicht zurecht, der Junge. Mhm. Handy wird den abgenommen oder der ist so leicht sinnig, dass der irgendwelchen Leuten Geld leiht und ich helfe dem, aber Eltern sind jetzt da, also so wie ich das mitbekommen habe, wollen meine Eltern den jetzt in unser Heimatland zurückbringen und ich weiß nicht, wie es denen da ergehen wird. Also furchtbar. Wo das Heimatland ist? Das ist Irak. Irak? Irak. Ja. Die wollen den irgendwie, also der hat jetzt gerade seinen Realabschluss abgeschlossen und hat ein bisschen gedauert bei denen und meine Eltern wollen das irgendwie verändern. Also Ahmed, du musst mit dem reden. Du musst mit dem eine Ebene des Vertrauens finden. Ja. Und du musst es von vornherein klar machen, dass du ihn, egal was er macht und sagt, dass du ihn nicht verurteilst. dann gewinnst du Vertrauen und dann kannst du auch Gutes für deinen Bruder tun. Nur das ist der einzige Weg, den ich dir raten kann. Und da musst du dich dazu zwingen, auch wenn es nicht dein sexueller Geschmack ist. Da musst du dich zwingen, das ist nun mal so. Er mag, Punkt aus. Ne? Ja, aber es ist echt hart für mich. Ja, das glaube ich. Pass mal auf, wir rufen dich aber gleich nochmal an. Vielleicht haben wir noch ein paar andere Tipps für dich, okay? Ja, das wäre echt super, okay. Wenn ich einen Psychologen da habe. Ja, genau. Bis gleich, wir melden uns nochmal. Tschüss. Danke. In der Technik, Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.